Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. An diesem Morgen sind unsere Freunde im nahegelegenen Wald auf Wildschweinjagd. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Schwarzwildernte heute saumäßig gut ausfällt, Asterix. Wenn wir Schwein haben, Obelix. Na, was habe ich gesagt? Ein Schwarzkittel kreuzt den Weg der beiden. Doch tut er das wirklich? Aber schau doch, es sieht merkwürdig aus. Das ist ja stocksteif. Tatsächlich, hart wie ein Brett. Was ist denn mit dem los? Keine Ahnung. Der Ferkelei beißt man sich ja die Zähne aus. Enttäuscht lässt er das erstarrte Wildtier fallen. Doch im Wald ist heute nichts so, wie es sein soll. Oh, das ist hart. Alle Borstentiere, denen wir begegnet sind, leiden an diesem komischen Starrkrampf, Asterix. Nicht mal die Vögel zwitschern. Diese Stille ist seltsam. Halt, Obelix. Ich habe das Gefühl, wir sollten besser ins Dorf zurückkehren. Aber was ist mit den Wildschweinen? Was soll ohne Wildschweine aus mir werden? Obelix, du Starrkopf. Manchmal gibt es Dinge, die sind einfach wichtiger als das Wohlergehen der Wildschweine. Also, es ist lustig. Hier geht's doch um mein Wohlergehen. Und ich kriege langsam Hunger. Die beiden kehren ins Dorf zurück und kommen an der Hütte des Schmieds vorbei. Hey, Automatix, ist dir irgendetwas aufgefallen in... Hida, hörst du mich? Automatix hält den Schmiedehammer in der Hand. Doch er bewegt sich nicht und gibt auch keinen Mucks von sich. Der ist auch versteinert. Guck mal, Asterix. Verleinig sieht so aus, als ob er gerade einen Fisch werfen möchte. Aber er bewegt sich auch nicht. Alle sehen aus wie vom Schlag getroffen. Dieselben Anzeichen wie bei den Wildschweinen. Das muss ich unserem Häuptling Majestix melden. Doch auch das Dorfoberhaupt ist wie zur Salzsäule erstarrt. Mein Teutates. Das ganze Dorf leidet an dieser seltsamen Seuche. Das ist der schiere Albtraum, Obelix. Aha. Du gibst also zu, dass sowas auch blöd ist. Komm schnell zum Druiden. Vielleicht ist er ja dieser Lähmung entgangen. Unsere Freunde treffen Miraculix vor seiner Hütte. Ja, Teutates sei gelobt. Er bewegt sich. Es ist unglaublich. Alle Tiere des Waldes und alle Dorfbewohner haben sich mit einer seltsamen Krankheit angesteckt, die sie versteinert. Wie bist du ihr entronnen? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Asterix. Ich erinnere mich nur, dass ich gerade einen Kessel Zaubertrank gebraut und davon gekostet hatte. Da fühlte ich mich auf einmal merkwürdig dumpf und benommen. Wenn ich recht verstehe, wurden wir als Einzige von diesem seltsamen Phänomen verschont. Wie soll man sich das erklären, Asterix? Ich hätte da eine Erklärung. Und? Die wäre? Ganz einfach. Der Zaubertrank. Zum Glück hast du von deinem Trank gekostet. Und zwar genug, um gegen die Lähmung gefeit zu sein. Ich habe einen Schluck getrunken, bevor wir auf Wildschweinjagd gegangen sind. Und was Obelix angeht, beantwortet sich die Frage von selbst. Dagegen stellt sie sich bei Idefix, der sich ebenso wie wir pudelwohl fühlt. Obelix, gib zu, dass du ihm etwas von dem Trank gegeben hast. Och, das waren doch bloß ein paar winzige Tröpfchen. Bravo, Asterix. Wie ich sehe, ist zumindest dein Verstand beweglich geblieben. Tja, aber wir zählen auf dich, Druide, um eine Zauberformel zu finden, die unsere Freunde aus ihrer plötzlichen Erstarrung erlöst. Die Wildschweine nicht zu vergessen. Bedrückt gehen die Freunde durch ihr viel zu stilles Dorf. Ohne die Ursache für die Lähmung unseres Dorfes zu kennen, weiß ich nicht, wie ich ein Lösungsmittel finden soll, Asterix. Immerhin wissen wir schon, dass der Zaubertrank dagegen immun macht. Glaubst du, man könnte den Wildschweinen etwas davon einflößen, Asterix? Obelix, versteif dich nicht so starrsinnig auf deine Wildschweine. Ich hab dir schon mal erklärt, dass es wichtigere Dinge gibt als Schweinebraten. Dann sehe ich schwarz. Ohne Schwarzkittel bin ich nur ein Schatten meiner selbst. Hä? Asterix, sieh nur! Über den Druiden und unseren Helden taucht jetzt eine glänzende, riesengroße, knallgelbe Kugel am Himmel auf. Fast geräuschlos schwebt sie so dicht über der Erde, dass das ganze Dorf plötzlich im Schatten liegt. Beim Teutates! Was ist das? Dieses schreckliche Ding wird uns zerquetschen! Im Boden der Kugel öffnet sich jetzt eine Luke und ein lilafarbenes Männlein gleitet zu Boden. Wie bitte? Meint er uns? Oh, entschuldigt. Ich hatte vergessen, dass vom Computer... Verzeihung. Das vom Computer in eure Sprache übersetzen zu lassen. Wer bist du? Und woher kommst du? Und was ist das für ein riesiges Ding, aus dem du gehüpft bist? Das erkläre ich euch gern. Ich bin ein Tatzelwine und komme in diesem interstellaren Raumschiff von einem fernen Stern namens Tatzelweni. Was soll das heißen? Ich glaube, er will uns sagen, dass er von einem Stern kommt. Mithilfe dieses furchtbaren Wagens. Aber die Ausdrücke, die er benutzt, sind mir ein Rätsel. Offenbar ist eure Zivilisation längst nicht so weit entwickelt wie unsere. Jetzt hör mal zu, du Wicht. Wenn du uns nur das sagen wolltest, dann steigst du besser gleich wieder in dein Interdingsbums ein und tollst dich. Sachte, sachte. Versuchen wir zu verstehen. Ein zweites Wesen fällt aus dem Raumschiff. Es ist groß, sehr muskulös und seine Kleidung erinnert an Superman. Doch merkwürdigerweise landet er mit dem Kopf voran auf gallischem Boden. Was ist denn das für ein Clown? Das ist kein einfacher Klon, sondern ein Superklon. Er hat nur eure terrestrische Schwerkraft falsch berechnet, weil sie stärker ist als unsere. Auf unserem Planeten nennt man sie auch Schwurzis. Sie sind da Richter und Polizist in einem. Der Superklon hebt vom Boden ab und fliegt kerzengerade in die Luft. Wenn Sie alles richtig berechnen, besitzen Sie dank der Antigravitation die Fähigkeit, schwerelos durch die Luft zu gleiten. Kapierst du auch nur ein Wort davon, Miraculix? Nein, Asterix. Das muss ein Albtraum sein. Wieso? Wenn man mir einen Schluck Zaubertrank gibt, kann ich das auch. Der Superklon landet wieder zwischen den Freunden. Und diesmal sicher auf seinen Füßen. Was klönt er da? Er meint, du siehst aus wie ein dicker Klon. Was? Ich bin nicht dick! Das ewige Reizthema. Ist doch wahr. Siehst du, Kleiner? Unser Obelix kann den Schwurzi auch antigravitieren lassen. Graviert euch hinter die Ohren, dass unser Freund in manchen Dingen sehr empfindlich ist. Ach, der hat keine gravierenden Schäden abbekommen. Außerdem ist es technisch möglich, ihn im Bedarfsfall neu zu klonen. Zum Beispiel als Spinnenklon oder Fledermausklon. Und außerdem ist er nicht nachtragend. Euer Freund kann ihn also um jeden Gefallen bitten. Echt? Gut, Superklon, dann vergessen wir den Fall. Du mir kleinen Gefallen tun? Du kannst ganz normal mit ihm reden. Sein Computer überträgt es in seine Sprache. Wunderbar. Warte. Mit einem Stöckchen kratzt Obelix eine Skizze in den Boden. Kannst du mir sowas besorgen? Das Singularus Pocus. Du verstanden? Sofort fliegt der Schwurzi gen Himmel. Wir werden ja sehen, ob sich der Superklops beim Wildschweinfang so geschickt anstellt wie ich. Du bist einfach unverbesserlich, Obelix. Ich wette, du bist mit deinem Dingsbums dafür verantwortlich, dass in unserem Dorf alles Leben erstarrt ist. Natürlich bin ich dumm. Ich hab total vergessen, das Antikollisionsmagnetfeld abzustellen. Dann bring das in Ordnung, sonst erlebst du eine Kollision mit meiner Faust. Ich setze alle Hebel in Bewegung, um das Problem zu lösen. Wenn ihr schon mal dabei seid, wäre es auch möglich, dieses fliegende Monstrum über unseren Köpfen etwas weiter weg zu bewegen. Wird auch sofort erledigt. Während der Tazilwine in seiner Raumkugel verschwindet, landet der Superklon vor Obelix. Und er hat Beute gemacht. Aber das sind doch keine Wildschweine. Das sind zwei Römer. Die sind nicht essbar, du Schwarzwurz. Jetzt hat der Superklon genug. Ich bin ein Klon, kein Pausenclown. Ist doch wahr. So viel Dummheit haut mich um, Asterix. Ich habe es ihm doch ganz genau aufgemalt. Tja, Obelix. Nicht jeder mitten im Hinkelstein hat das Talent zum Künstler sein. Der Außerirdische fliegt seine Raumkugel ein Stück zur Seite. Und sobald die Sonne wieder das Dorf erwärmt, kehrt auch das Leben dorthin zurück. Du sollst nicht so viel Lärm machen, habe ich gesagt. Jetzt gibt's erst richtig Krach. Wartet, ihr Grünschnäbel. Was fällt euch ein, ohne mich eine Prügelei anzufangen? Hält dich halten, Hammer! Aua! Hey, Belinus. Welche Freude, dass unser Dorf wieder vor Lebenslust überschwemmt. Wo willst du hin, Obelix? Zurück in den Wald, um zu schauen, ob sich auch die Wildsauen wieder in ihrer Lebensfreude suhlen. Also müssen sich die übrigen Bewohner um die beiden Römer kümmern, die der Superklon im Dorf abgeliefert hatte. Na, ihr beide habt vielleicht Nerven. Ihr werdet lachen, Gnädigste, aber... Wir haben nicht die geringste Ahnung, wie wir hier gelandet sind. Ach ja. Aber bestimmt ahnt ihr schon, wie ihr wieder rausfliegt, hä? Ja! Mit einem Fußtritt werden die Römer aus dem Dorf befördert. Doch die nächsten Gäste lassen nicht lange auf sich warten. Der Tazilwine schwebt erneut von seinem Raumschiff hinab ins Dorf. Das ist ein großer Moment, Asterix. Mag sein. Mir wäre allerdings wohler, wenn die schnell auf ihren entwickelten Stern zurückkehren würden. Vielleicht wird es Zeit, euch die Gründe für unseren Besuch zu erklären. Diesen Superklon muss man tatsächlich ganz neu konfigurieren. Die Erdanziehung ist eine Sache. Doch umgekehrt lösen die Außerirdischen bei den Dorfbewohnern große Skepsis aus. Was sind denn das nun wieder für zwei komische Vögel? Ich wusste gar nicht, dass in der Gegend ein Kostümfest angesagt war. Vielleicht ist das die neue Uniform der römischen Legionäre. Das sind Wesen aus einer anderen Welt. Sie sind in dieser großen Metallkugel zu uns gereist. Erst jetzt nehmen die Gallier die riesige knallgelbe Kugel über ihnen wahr. Ich will wissen, was das alles zu bedeuten hat. Schaff die beiden Knilche in meine Hütte. Kurz darauf steht der Tazilwine im kleinen Kreis Rede und Antwort. Wir stammen aus einer Galaxie aus 50 bewohnten Sternen, die alle mit ihren Nachbarn in Frieden leben. Ihr lasst also immer nachts über unseren Köpfen das Licht brennen? Nein, unsere Sterne sind längst erloschen, aber wir reisen mit Überlichtgeschwindigkeit. Um hier endlich mal Licht ins Dunkel zu bringen, was wollt ihr von uns? Bevor bei euch die Lichter ausgehen, hat mir der Rat der Weisen unserer Galaxie aufgetragen, euch vor einer echten Gefahr zu warnen. Den Nagmas. Merkt euch, mein Herr, dass wir höchstens davor Angst haben, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Eben. Die Nagmas sind skrupellose Wesen und haben erfahren, dass ihr im Besitz einer Geheimwaffe seid. Darum wollen sie euch überfallen, um sie sich anzueignen. Und wie willst du sie daran hindern? Woher wisst ihr überhaupt, dass wir eine Geheimwaffe haben? Das ganze Universum weiß, dass ihr diese Waffe besitzt. Darum soll ich sie vorsichtshalber beschlagnahmen. Wie bitte? Wie war das? Was? Während unsere Freunde ihren Ohren nicht trauen, verlässt der Außerirdische die Hütte. Draußen trifft er den Superklon, der bei den Männern im Dorf widersprüchliche Gefühle auslöst. Also in meiner Jugend war ich auch so gebaut wie der. Zumindest was den Schädelumfang angeht. Als Kind nannten dich alle Stecknadelköpfchen. Das findest du lustig? Ja, warum nicht? Nette Leute haben aber eine seltsame Art, sich zu vergnügen. Kopfschüttelnd gehen der Außerirdische und sein Superklon weiter. Asterix und Miraculix folgen den beiden. Hey, warte! Wir würden gern noch mehr darüber erfahren. Du erzählst uns etwas von überbelichteter Geschwindigkeit und diesen sogenannten Magmas oder Nagmas, aber... Mal ganz im Ernst. Wisst ihr, was es mit dieser Geheimwaffe auf sich hat? Nein, aber gemessen daran, wie ihr mit euren Feinden fertig werdet, muss sie ungeheuer wirksam sein. Davon können die beiden verprügelten Römer, die jetzt ins Lager Kleinbonum zurückkehren, ein Lied singen. Legionäre, ihr wagt es, in diesem abgerissenen Aufzug vor euren Vorgesetzten zu treten? Wir haben einen Filmriss, Centurio Avanti Populus. Auf einmal waren wir im Dorf der Unbesiegbaren. Genau, da gab's außerdem so komische Leute, die konnten fliegen und kamen aus einer riesigen Kugel, die in der Luft schwebte. Ihr haltet euch wohl für ganz gerissen. Werft die hirnrissigen Säufer in die Einzelzelle. Der meint wohl, wir reißen Witze. Den werde ich was husten. Fliegende Leute, die aus einer Kuh... Was für ein Lärm zerreißt da die Mittagsstille. Ein anderes Raumschiff landet auf dem Feuerstrahl seines Triebwerks mitten im Römerlager. Die dazugehörige Hitzeentwicklung löst eine gewisse Panik aus. Zu den Waffen! Zu Hilfe! Ich fühle mich wie verkohlt! Bei Jupiter, was ist das für ein Ungeheuer? Centurio, glaubt ihr nun, dass zurzeit unfassbare Objekte vom Himmel fallen? Dieses Objekt ähnelt einer Rakete heutigen Zuschnitts. Eine Ausstiegsluke öffnet sich und ein Raumgleiter in Form eines Jetskis schießt heraus. Auf ihm gleitet ein Außerirdischer zu Boden, der einem gepanzerten Insekt ähnlich sieht. Es ist ein Nagma. Wer ist Chef hier? Der da! Der da! Der da! Der da! Centurio Avanti Populus hat keine Wahl, als stolz sein verrußtes Haupt zu heben. Du haben also letale Waffe mit mächtiger Wirkung? Ach, ihr meint sicher den Zaubertrank, euer Hochwohlgeboren. Den haben wir leider nicht, wir sind nur die Leidtragenden. Aber ihr findet ihn bei den Galliern jenseits des Waldes. Ihr könnt sie gar nicht verfehlen. Da gibt es so einen Dicken, bei dem er permanent wirkt. Deshalb hebt die Rakete kurz darauf wieder ab. Er ist weg. Jetzt vergessen wir diesen peinlichen Vorfall und ihr räumt mir das Lager auf. Rührt euch! Wer ist der Chef hier? Unterdessen sammeln unsere Freunde wertvolle Informationen über die außerirdischen Besucher. Wer sind diese Nagmas, die euch solches Entsetzen einflößen? Sie kommen vom Planeten Gemana und wollen die Herrschaft über das Weltall an sich reißen. Den Herrschaften bereiten wir alle einen würdigen Empfang. Die sollen ruhig kommen. Übrigens, willkommen bei uns. Wie heißt du eigentlich? Du Boon ist mein Name. Ich heiße Asterix und das ist Miraculix, unser Druide. Der weiseste und gelehrteste Mann im Dorf. Unser Weiser auf Tazilveni heißt... Ups. Ups? Dachte schon, du hast Schluck auf. Mein lieber Thun, wir wären ja entzückt, dich zum Essen einzuladen. Doch leider herrscht bei uns momentan Mangel an Wildschweinen. Dann lade ich euch ein, unsere Lieblingsspeise zu probieren. Die von Schwarzi prompt geliefert wird. Danke, Superklon. Das ist ein heißer Hund. Ihr werdet sehen, der ist sehr schmackhaft und verleiht Energie. Da wird mir Hunde elend. Unterdessen hat Obelix im nahen Wald selbst für sein leibliches Wohl gesorgt und trägt zufrieden zwei Wildschweine unterm Arm nach Hause. Weißt du, Idefix, es macht mich überglücklich zu wissen, dass sich die Wildschweine wieder sauwohl fühlen. Ja, na jetzt übertreiben die Römer aber. Die Rakete aus dem Lager landet vor Obelix. Und der Insektenfremdling nähert sich auf seinem Raumgleiter. Und was ist das denn wieder für ein komischer Vogel? Wenn du haben, Haufen letale Waffen, du mir geben! Wenn der mir meine Keiler klauen will, setzt es Keile! Die Kommunikation gestaltet sich schwierig. Und so hüllt der Nagra Obelix in einen Lasernebel. Wenn du Himmelsfeuer widerstehen, du haben letale Waffen! Der Laser kann Obelix nichts anhaben. Was den Nagma schwer beeindruckt. Oh, großer, weiser Akroautaki, ich finde letale Waffe. Aber ich habe meine beiden Wildschweine verloren. Tatsächlich sind die Schwarzkittel nicht mehr zu sehen. Hey, du Riesenheuschrecke, gib mir die Wildschweine zurück, sonst. Jetzt, du mir geben Geheimnis von letale Waffe, sonst. Der Fremde beherrscht die kosmische Form des heutigen Taekwondo. Doch schnell wird es unserem Helden zu bunt. Ich kann auch die Sau rauslassen. Komm, Idefix. Lass uns gehen, bevor ich wütend werde. Wo steckst du, Idefix? Ich sehe dich nicht. Und ich bin vom Lärm noch ganz taub. Ich verstehe das nicht. Dann habe ich nicht nur die Wildschweine verloren, sondern auch meinen Idefix. Währenddessen sind Asterix und der Druide noch immer mit dem kleinen lilafarbenen Thun beschäftigt. Aus welchem Grund streitet ihr euch mit den Nagmas? Die Nagmas sind missgünstig und rachsüchtig. Sie kopieren uns. Doch ihre Wissenschaft ist längst nicht so weit fortgeschritten wie unsere. Ah, und darum haben sie den Plan entwickelt, die Geheimwaffe an sich zu reißen, die wir Unterentwickelten besitzen. Asterix! Miraculix! Obelix kommt mit Idefix herein. Allerdings ist der kleine Kläffer unsichtbar. Schaut mal, was eine Heuschrecke mit Idefix gemacht hat! Idefix? Ja, wo ist er denn? Na hier! Er ist ganz blass! Beinahe hätte ich ihn plattgetreten. Das ist das Werk der Nagmas! Tu doch was, Miraculix! Ich habe keinen blassen Schimmer, was da zu tun ist, Obelix. Offenbar hat die Wirkung des Tranks bei Idefix nachgelassen. Geht mal kurz beiseite. Ich kann da helfen. Der freundliche Fremde dreht am obersten Knopf seines Oberrolls und Idefix wird wieder sichtbar. Er hat wieder Farbe bekommen. Vielen Dank. Zum Glück haben wir eine Antwort auf all ihre Waffen. Aber sie auch auf unsere. Und gerade da liegt das Problem. Alarm! Ein komisches Ding fliegt auf das Dorf zu! Die Nagma-Rakete ist im Anflug und hat sich den Baum von Tubadix als Landeplatz ausgesucht. Der zündet ja das ganze Dorf an. Ich fliege zu meinem Raumschiff hinauf, Asterix. Spring in meine Arme, Tubadix. Das macht der Barde auch notgedrungen, denn seine Hütte hat bereits Feuer gefangen. Dein Kopf ist ja ganz verkohlt, Huberdisch. Man kann sagen, dass sein Publikum diesmal Feuer und Flamme war. Unterdessen hilft Thun den Dorfbewohnern. Mit seiner Raumkugel schiebt er die Magma-Rakete beiseite und zwingt sie zu einer Landung außerhalb des Dorfes. Anschließend schwebt er zu den Freunden zurück. Das war brenzlig. Ohne dich hätte der unser ganzes Dorf in Schutt und Asche gelegt. Ich sagte doch, dass der Magma ein gefährliches Wesen ist. Da kommt der, der mir die Wildschweine gestohlen hat. Pass auf, Asterix, sonst klaut er dir auch was. Wenig später landet der Magma vor unseren Helden und steigt von seinem Raumgleiter. Ich wollen Frieden schließen mit Erdlingen. Ach ja? Ja. Außerdem tut er nicht reden wie wir. Der tut schlecht sprechen. Ich besseren Vorschlag als der Tanzelwine. Ich tausche Magma-Waffe gegen terrestrische Letalwaffe. Gut, wir gehen lieber zur Seite. Wenn Asterix trinkt, kriegen andere Sterne zu sehen. Nach einem gezielten Fausthieb geht der Magma K.O. Doch mit den Antennen auf seinem Kopf funkt er seine Kampfroboter herbei. Thun, was ist das nun wieder? Das sind die Magnuts. Sie sind die Roboterkrieger der Magmas. Ich fliege rasch zu meinem Superklon hinauf. Falls es zwischen euch zur Schlacht kommt, wäre es mir lieb, wenn sie draußen vor dem Dorf stattfindet. Wird gemacht. Okay, Chef. Roger. Wenig später wird der Luftraum unmittelbar neben dem Dorf zum Kampfgebiet. Unter den neugierigen Blicken der Dorfbewohner fliegen Thun und seine Superklone den Roboterkriegern der Magmas entgegen. Beide Seiten beschießen sich mit Energiestrahlen und erzeugen ein Kraftfeld, das nicht nur großen Lärm macht, sondern Majestix sogar von seinem Schild wirft. Was ist das für ein Kraft? Da siehst du, wie ich sonst unter dir leide. Haltet euch die Ohren zu. Ich verstehe dich nicht. Ich muss mir die Ohren zuhalten. In dem Chaos bleibt nur einer gelassen. Die Lärm um nichts, die macht bloß eine Menge Wind. Komm wieder, Fix. Wir gehen. Doch plötzlich... Hä? Seltsam. Die haben den Kampf schon eingestellt? Es sieht ganz danach aus. Schlacht überflüssig. Kräfte gleiches Gewicht. Müssen Lösung finden. Du hast recht, Magma. Lass uns ein Friedensabkommen schließen. Ich schlage den kleinen Edlingen vor, uns geben letale Waffe von ihnen halbe halbe. Wie du willst. Ich bezweifle nur, dass sie einverstanden sind. Mit dieser Einschätzung liegt der kleine Thun goldrichtig. Schau, Miraculix, anscheinend haben sich die beiden geeinigt. Das gefällt mir gar nicht. Am besten bleiben wir auf der Hut. Du hast recht, Asterix. Ich brauche noch rasch einen Kessel Zaubertrank. Man kann nie wissen. Oh, Chef, bei diesen Wesen aus einer neuen Welt muss man auf das Schlimmste gefasst sein. Das Schlimmste ist mit diesen beiden Idioten längst eingetreten. Doch erstmal landen die zwei Fremden wieder im Dorf, ohne ihre Truppen. Ich schließe ein Abkommen mit Tazzolini. Doch ihr könnt uns helfen, es zu besiegeln. Ich wette, gleich fangt ihr wieder von dieser Geheimwaffe an. Stimmt. Ihr geben Geheimwaffe halbe-halbe und wir zurück zum Stern. Nur unser Druide besitzt das Geheimnis des Zaubertranks. Also lasst uns in Frieden. Na, dann gehen wir eben zu diesem Druiden, der angeblich so gelehrt ist. Nein, nein, bemüht euch nicht. Ich hole ihn. Bevor Thun widersprechen kann, läuft Asterix los. Auf Weiher, der Chef konnte den Mund nicht halten. Jetzt wissen Sie, dass Miraculix das Geheimnis ihrer heißbegehrten Waffe besitzt. Unser Druide ist in Gefahr. Voller Sorge betritt er dessen Hütte. Sie wollen deinen Zaubertrank probieren, Miraculix. Du musst fliehen und dich verstecken. Ha, wenn das der Preis für unseren Frieden ist... Geben wir ihnen einfach, was sie unbedingt haben wollen, Asterix. Jeder von ihnen bekommt eine Amphore mit Zaubertrank, die er auf seinen Stern mitnehmen kann. Diesem Nagma traue ich nicht über den Weg. Die beiden kehren mit zwei Amphoren zum Dorfeingang zurück, wo Thun und Nagma auf sie warten. Hier ist die Waffe, die ihr bei uns sucht und die wir Zaubertrank nennen. Aber wie funktioniert das? Ganz einfach. Ich zeige es euch. Man muss nur einen Schluck trinken und schon erhält man übermenschliche Kräfte. Oh nein! Ich nicht trinken! Das Gift, um uns reinzulegen. Oh, wusste ich doch. Hier, Asterix, du musst dich wohl opfern. Ja. Ah, Obelix, du kommst gerade recht mit deinem Hinkelstein. Schick, bekomme ich auch einen Schluck Zaubertrank? Nein, immer noch nicht. Geh ein paar Schritte zurück. Und dann wirfst du den Hinkelstein Asterix zu und der fängt ihn auf. Ach so, und ich dachte schon. Ich bin bereit, Obelix, wirf ihn rüber. Na sowas, sind die jetzt aber kindisch. Gebannt beobachten die Außerirdischen Asterix, der den Hinkelstein locker mit einer Hand fängt und ihn genauso leicht zurückwirft. Und hepp! Das ist Hinkelsteinball. Ein sehr beliebtes Spiel bei uns. Und was soll daran jetzt so umwerfend toll sein? Ich zuerst! Zaubertrank einwerfen! Nicht drängeln. Es ist genug für alle da. Der Druide reicht Nagma einen Schluck. Und jetzt du, Thun. Da kann man alle anderen Waffen zum alten Eisen werfen. Bereit, Nagma? Ich, ja. Obelix, der Nagma wäre soweit. Wirf ihm den Hinkelstein zu. Das macht Obelix auch. Mit überraschenden Folgen. Der Stein hat ihn ungespitzt in den Boden gerammt. Ich hätte ja wissen müssen, dass dies nicht der richtige Zaubertrank ist, o Druide. Aber nein, Asterix, das ist der echte. Du hast doch selbst davon getrunken. Na gut, Obelix, nimm den Hinkelstein beiseite, dann ziehe ich den Nagma heraus. Wie du willst. Ich hoffe für ihn, er hat einen harten Schädel. Ja. Kaum ist der Nagma befreit, torkelt er zu seinem Raumgleiter. Ich will gar nicht wissen, was der uns an den Kopf wirft. Bietet euch, er hat euch jetzt einiges vorzuwerfen. Er schickt euch sicher seine Magnuts. Tatsächlich verlassen die ersten Kampfroboter die Nagma-Rakete. Ich helfe euch von meinem Raumschiff aus. Nein, das erledige ich mit Obelix. Es wäre nur nett, wenn du uns zwei deiner Superklone leihen würdest. Na schön, trotzdem noch einen Rat. Greift nie frontal an. Sie besitzen mächtige kosmische Waffen. Keine Bange, ich habe einen Plan. Kurz darauf heben unsere Freunde auf dem Rücken zweier Superklone ab. Obelix hat einen Hinkelstein im Gepäck. Hast du alles verstanden, Obelix? Oh ja, das wird lustig, Asterix. Und diese Superklone wären sowas von praktisch, um Hinkelsteine auszuliefern. Wir fliegen genau auf die Magnuts zu. Ihr Superklone müsst euch auf mein Zeichen trennen. Verstanden. Und als die Magnuts nur noch wenige Meter entfernt sind... Achtung! Jetzt! ...weichen die Superklone nach links und rechts aus. Zeig, was du kannst, Obelix! Hinkelstein! Los! Ja! Er schleudert den Hinkelstein wie eine Bowlingkugel auf die Kampfroboter, die in tausend Teile zerbersten. Bravo, Obelix! Alle Neune! Nach erfolgreichem Luftkampf landen alle wieder sicher auf der Erde. Deine Superklone leisten gute Dienste, mein lieber Thun. Tauschst du einen gegen einen Hinkelstein? Aber Obelix, sowas sagt man doch... Ein hinterhältiger Nagma-Angriff unterbricht den Druiden. Von seinem Raumgleiter aus greift er sich Miraculix und entführt ihn in seine Rakete. Nein! Beim Portatus! Wir müssen Miraculix retten! Ich fliege wieder zum Raumschiff, Asterix! Hilfe kann der Druide jetzt wirklich gebrauchen. Lässt du mich wohl sofort los? Du Kakerlake! Alter Zauberer hat mich betrogen! Wir kommen mit auf Gmana, um zu machen echte Geheimwaffe! Wir fliegen in Rakete. Und du verabschieden vom Planeten Erde, Zauberer! An deiner Stelle würde ich das nicht tun, Nachbar. Doch die Triebwerke der Rakete starten bereits. Und wenig später hebt sie vom Boden ab. Doch die knallgelbe Raumkugel der Tazilvinen schiebt sich in ihre Flugbahn und drückt das Nagma-Raumschiff zurück auf die Erde. Des einen Leid ist der anderen Freud. Thun hat die Maschine des infamen Nagma festgenagelt. Bloß wie sollen wir Miraculix aus diesem monströsen Gerät befreien? Ich bin schon auf die Sphinx geklettert, Asterix. Dagegen ist dieser Schrotthaufen ein Kinderspiel. Von seiner Raumkugel aus macht auch Thun Druck auf Nagma. Gib den Gefangenen heraus, dann lass ich dein Raumschiff frei, Nagma. Ich einverstanden. Und kurz darauf wird der Druide unsanft ins Freie befördert. Aua! Aha. Bei Belenus, unser Druide fällt uns auf den Kopf. Das nächste Mal lasse ich mir lieber einen Zaubertrank einfallen, mit dem man fliegen kann wie der Tazilvine. Der entsendet jetzt einen Superklon, der den Druiden sicher zu Boden bringt. Fliegen gefällt mir. Ich bin fest entschlossen, die Idee weiterzuverfolgen, Asterix. Ja, zuerst müssen wir aber dem Superklon danken, Miraculix. Die Jungs verwechseln zwar Wildschweine mit Römern, aber sonst sind sie ganz in Ordnung. Dankt mir nicht, sondern verlasst lieber diesen Ort. Der Start der Nagma-Rakete kann gefährlich werden. Denn die Raumkugel der Tazilvinen zieht sich jetzt zurück und gibt die Rakete frei. Halte mein Versprechen, Nagma. Du darfst mit deiner Rakete davonfliegen, solange du nie wieder zurückkehrst. Rücksturz, Nagmana! Der Superklon hat recht. Nichts wie weg hier. Hoffentlich fällt sie uns nicht auf den Kopf. Doch die Rakete nimmt direkten Kurs aufs Weltall. Ich nie wieder zurückkehren auf Erde! Der Start des unfassbaren Flugobjekts wird auch im Römerlager Kleinbonum aufmerksam verfolgt. Schau! Die Maschine von diesem Ungeheuer verlässt das gallische Dorf. Das müssen wir sofort Centurio Avanti Populus melden. Das geschieht auch wenig später. Bei Saturn, wenn das stimmt, dann haben die das gallische Dorf auch abgefackelt, so wie unser Lager. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Genau! Euch beide mache ich zu Unteroffizieren. Lasst die Truppe antreten. Jawohl. Und in Rom sage ich dann zu ihm, ganz Gallien ist besetzt, Cäsar. Und er wird mich mindestens zum Präfekten befördern. Vor den versammelten Soldaten verkündet der Centurio den Angriffsplan. Legionäre! Das Dorf der Unbesiegbaren wurde vom Antlitz der Erde gefegt. Wir werden es jetzt besetzen. Zum Ruhme Roms! Folgt ihr mir? Ja! Zur gleichen Zeit herrscht auch im Dorf gute Stimmung. Du hast unseren Druiden und das Dorf vor einer schrecklichen Gefahr gerettet. Dafür sind wir dir zutiefst dankbar. Es freut mich, dass alles ein gutes Ende genommen hat. Doch nun muss ich euch verlassen, um dem obersten Rat von Tazilveni Bericht zu erstatten. Na schön, aber vorher musst du noch an unserem traditionellen Festmahl teilnehmen. Schick, endlich wird gegessen. Im Moment sind wir zwar knapp an Wildschweinen, Doch Obelix stellt sicher mit Vergnügen seine eiserne Reserve zur Verfügung. Aber die hatte ich für Notzeiten. So wurde die Tafel für den Festschmaus diesmal, entgegen aller Gewohnheit, unter der strahlenden Sonne von Aremorica gedeckt. Gallier, Gallierinnen! Gerührt verleihe ich hier sowohl in meinem Namen als auch dem des ganzen Dorfes der übergroßen Freude Ausdruck, welche uns ergreift, da wir endlich wieder dank unserer Verbündeten aus einer neuen Welt Frieden und Freiheit ungestört genießen können. Und auch. Warum sind unsere Freunde, die Superklone, nicht gekommen? Die ernähren sich nur von heißen Hunden. Von was? Wo steckt eigentlich unser Barde? Keine Bange. Der ist in den Wald gegangen, um in der Stille der Natur seine neue Harfe auszuprobieren. Im Wald ist Trubadix ganz eins mit sich. Erholsam ist es doch hier, fern von all den Banausen, die noch nicht mal wissen, was eine anakreontische Ode ist. Doch was höre ich? Was höre ich da? Schritte im Wald? Etwa Verehrer, die mir nachgeschlichen sind, um mit mir der Kunst des onomatopoetischen Gesangs zu frönen? Doch da irrt der Barde. Das muss ich sofort Asterix melden. So schnell er kann, läuft Trubadix ins Dorf zurück. Asterix, die Römer, sie kommen! Wirklich? Das sagst du doch nur, um mir eine Freude zu machen. Du hast Glück tun. Jetzt kannst du leibhaftig erleben, warum wir den Zaubertrank nehmen. Gut vorbereitet warten die Bewohner am Dorfausgang auf die Römer. Kein Mucks. Bestimmt glauben sie, dass das Magma-Monstrum uns vernichtet hat. Da könntest du recht haben. Tun, kannst du deine Superklone bitten, die Kugel zu entfernen, um die Römer nicht zu vergraulen? Wird gemacht. Wenig später stoppt die römische Legion kurz vor dem gallischen Dorf. Merkwürdig, Centurio. Im Gegensatz zu unserem Lager haben sie anscheinend nichts abbekommen. Ach was, Optio. Siehst du nicht, dass es dort gebrannt hat? Die abgebrannte Hütte von Trubadix raucht tatsächlich noch. Aber sonst ist alles wie immer. Zum Angriff! Nach kurzem Kampf sind die Römer auf einen Haufen Schrott reduziert und die Gallier kehren zufrieden in ihr Dorf zurück. Nun, Thun, was sagst du dazu? Großartig. Schade, dass euer Zaubertrank bei uns nicht wirkt. Beim Pluto. Sobald die Gallier fort sind, bringt ihr mir die beiden Idioten, die mich auf diese Idee gebracht haben. Zurück im Dorf ist die Zeit des Abschieds nun endgültig gekommen. So, wir verlassen euch. Möge der Trank mit euch sein. Und verzeiht, dass wir seine Macht gefürchtet haben. Also bitte, jeder kann sich mal irren. Na dann, die ganze Reise war umsonst. Wir hatten einfach vergessen, dass wir die Größten im Universum sind. Hä? Das stimmt, was der da sagt. Denn Thuns kleiner Körper wird plötzlich größer und größer. Oh, was geschieht mit mir? Verflixt. So was ist mir lange nicht mehr passiert. Oh, was habe ich hier nur zu suchen? Ich verspüre ein sehnliches Verlangen nach meinem Stern. Sicher sind das langfristige Nebenwirkungen meines Zaubertranks. Hast du den Trank etwa mit Langustensuppe verlängert, Miraculix? Ich glaube, langsam hört er auf zu wachsen. Inzwischen ist Thun zu einem wahren Riesen geworden und etwa 20 Meter hoch. Und wie soll soll ich jetzt in meine Kugel gelangen? Keine Angst. Die Wirkung des Tranks hält nur kurz an. Das zieht sich bestimmt nicht in die Länge. Mir reicht's aber langsam. Bringt mich sofort wieder auf meine alte Größe zurück. Sonst werde ich echt wütend. Anscheinend findet er das gar nicht lustig. Wir müssen etwas unternehmen, Miraculix. An dieser Riesendummheit bin ich schuld, Asterix. Das muss ich ganz allein ausbaden. Sofort macht sich Miraculix in seiner Hütte an die Arbeit. Doch erst als am nächsten Morgen die Sonne aufgeht, gibt es Hoffnung. Nun, o Droide, wie weit bist du mit dem Schrumpfmittel? Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan, aber jetzt habe ich den Trank, der Thun wieder klein macht. Sicher? Hegst du etwa Zweifel an meiner Gelehrtheit? Los, trag lieber den Kessel zu Thun hinaus. Wenig später gibt Asterix den Kessel an Thun den Riesen weiter. Das ist der Trank, mit dem wir dich klein kriegen. Bist du dir diesmal ganz sicher? Ah, noch so ein Kleingläubiger. Auf dein Wohltun. Hoffentlich klappt es. Doch schon schrumpft Thun auf seine alte Größe zusammen. Na, also. Doch ganz der Alte ist er immer noch nicht. Ich bin ja schwarz. Offenbar habe ich zu viel wasserfeste Krakentinte beigemischt. Und auch noch wasserfest. Immer mit der Ruhe. Das bringe ich in Ordnung. Also, als Mann in Schwarz kannst du auch Nagmas jagen. Doch das Farbproblem wird bald durch Miraculix gelöst. Mit dieser konzentrierten Viola Parmensis-Tinktur erhältst du deine Farbe zurück. Ganz sicher. Ich bin zwar nur ein schrulliger Greis, der sich manchmal irrt, aber vertraue mir doch dieses eine Mal, Thun. Wenn es diesmal nicht klappt, rasiere ich mir den Bart ab. Also gut. Todesmutig schluckt er das Elixier und... Ich habe meine Farbe wieder. Und Miraculix behält seinen Bart. Ich habe meine Farbe wieder. Das soll mir eine Lehre sein, in Zukunft meine Neugier zu zügeln. Nie wieder probiere ich deine Mittelchen, Gallier. Nach einer letzten schnellen Verabschiedung schwebt er zu seinem Raumschiff. Leb wohl, Freunde. Diesmal kehre ich endgültig auf meinen Stern zurück. Auf Wiedersehen, mein seltsamer Freund. Gute Reise. Bring nächstes Mal Wildschweine mit. Doch bevor die Raumkugel zurück ins All schwebt, muss Thun noch eine Kleinigkeit erledigen. Ich lösche bei den Galliern jede Erinnerung an dieses groteske Abenteuer aus. Total. Bald durchdringt ein kosmischer Strahlennebel das ganze Dorf. Jetzt mache ich noch dasselbe mit dem Römerlager. Und dann sage ich der Erde, lebe wohl. Die Dorfbewohner aber versammeln sich etwas ratlos um einen abgebrannten Baum. Meine Hütte! Mein Baum! Meine Hütte! Alles ist abgebrannt! Wann ist das denn passiert? Hey, hey! Da seid ihr zu weit gegangen. Automatix, Verleinix, ihr baut sofort wieder auf, was ihr zerstört habt. Verstanden? Keine Sorge. Ich helfe euch, rasch einen Baum nachwachsen zu lassen. Die Dorfbewohner finden zu ihrem gewohnten Alltag zurück. Und unsere Helden zu ihrer geliebten Wildschweinjagd. Ich wusste, dass die Schwarzwildernte heute saumäßig gut ausfällt, Asterix. Das dürfte für das Festmahl wohl reichen. Oder was sagst du, Majestix? Endlich! Wir haben schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gefeiert. Möchte bloß mal wissen, warum meine eiserne Wildschweinreserve so geschrumpft ist. Und so kommt es, dass die unbesiegbaren Gallier diesmal die Festtafel unter dem hohen Sternenzelt decken ohne sich ihres letzten Abenteuers zu erinnern. Mit keinem anderen Grund, als sich allesamt ihres Lebens und ihrer Unabhängigkeit zu freuen. Nun gut, mit einigen wenigen Ausnahmen. Gallierinnen und Gallier, ich hebe mein... Oh, Yahoo! Yahoo! Ach, jetzt bereue ich es, dass ich dem da das Singen erlaubt habe. Das ist lecker. Keine Ahnung, wieso ich drauf komme. Aber glaubst du, dass es außerhalb der Erde auch Leben gibt? Die Antwort ist irgendwo da draußen, Asterix.